Wir haben alle mehrere Existenzen. Sie nicht auch? Herr Diplom-Ingenieur, nicht ich werde hier beurteilt. Aber ich. Sie sind schon für schuldig befunden. Ärgern Sie sich nicht. Nehmen Sie es sich nicht so zu Herzen. Wie möchten Sie, dass ich es nehme? Nehmen wir an, ein höherer Beamter gibt einem untergeordneten Beamten die Anweisung, einen dritten Beamten, der noch unter dem Untergeordneten steht, dazu aufzufordern, wenn nötig, ihn zu zwingen, ein Verbrechen zu begehen. Wenn Sie es wünschen, nehme ich das einmal an. Aber ich verstehe nicht, wozu das Ganze? Um allerhand Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Ich verstehe immer noch nicht. Man sollte gewünschte Resultate ohne unnötig verzögernde Maßnahmen, umständliche, manchmal sogar brutale Verhöre erreichen können, nicht wahr? Und wenn der zweite Beamte den dritten nicht überreden noch ihn zwingen kann? Dann wird es die Schuld des zweiten Beamten sein, dass er weder überreden noch zwingen konnte. Wird in diesem Fall der dritte Beamte für unschuldig befunden? Nein.